Und zwar sind wir in einer neuen Predigtreihe im Johannesevangelium mit dem Titel Neues Leben in Christus. Neues Leben in Christus, und da schauen wir uns heute Morgen 6 Hauptpunkte an. Keine Angst, das wird jetzt nicht 2 Stunden gehen, die Predigt. Die Hauptpunkte sind ein bisschen kürzer als sonst. Erstens sehen wir im Vers 14a, Jesus ist real. Jesus ist wirklich gekommen. Zweitens, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Vers 14b. Drittens, auf Jesus hinweisen mit deinem Leben. Vers 15a. Viertens, Jesus ist größer. Sehen wir im Vers 15b. Und dann fünftens, aus der Fülle seines Reichtums. Und sechstens, Jesus ist Gott und er sitzt an der Seite des Vaters, Gottes des Vaters. Zunächst mal erstens, Jesus ist real. Lass uns nochmals in den Text schauen. Da heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Er, der das Wort ist, das ist Jesus. Das heißt, man könnte einfach sagen, Jesus wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Warum ist es wichtig? Natürlich, zum einen wissen wir, es war absolut notwendig, dass Gott Jesus selbst Mensch geworden ist, damit er für dich und für mich wirklich ans Kreuz gehen kann und eine Lösung bringen kann für das Problem unseres Getrenntseins von Gott wegen unseren Sünden. Aber ich möchte jetzt hier auf einen anderen Punkt abheben, und zwar, Jesus Christus ist absolut real. Er ist wirklich gekommen hier in diese Welt, und Gott drückt das ganz kräftig hier aus, er sagt, sogar in Fleisch und Blut, und mit ein Grund dafür ist, dass du und ich das dringend brauchen, dass Gott mit dir und mit mir ist, auch im Alltag. Wir wissen von der Weihnachtsgeschichte, da wird das auch so schön gesagt, da heißt es im Matthäus-Evangelium, seht die Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du und ich das im Alltag immer wieder erinnern. Gott mit uns, Jesus Christus ist so richtig real, er ist wirklich gekommen. Das heißt, das ist nicht nur so etwas für den Sonntag oder irgendein frommes Wunschdenken, oder es wäre doch schön, wenn es so ist, oder irgendwie theoretisch, sondern in den Herausforderungen deines Lebens. Und überleg dir einfach jetzt mal in der Stille, was sind im Moment deine Herausforderungen in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob es ist in den Beziehungen, oder ob es vielleicht ist in der Arbeit oder der Gesundheit, da wirklich zu wissen, das mit Jesus ist nicht irgendwie eine abstrakte Sache, sondern gerade in den Herausforderungen, die dich wirklich tief berühren, bewegen, betreffen im Alltag, gerade das da konkret zu machen mit Jesus Christus, wirklich zu wissen, genau jetzt mit diesen Herausforderungen, ich bin nicht allein gelassen, sondern er ist wirklich in Fleisch und Blut gekommen, er ist gestorben, aber er ist auferstanden, das heißt, er lebt, er ist auch jetzt real und gegenwärtig. Und in ganz spezifischen Herausforderungen heißt es, dass du erleben darfst, wenn du an Jesus Christus glaubst, wie Jesus mit dir ist, wie er dich auch ermutigt, wie er dir Kraft gibt, wie er dich tröstet, wie er dir auch Weisheit gibt, und wie er auch dir ganz konkret hilft. Und ich gebe euch ein persönliches Beispiel. Mein Vater, ein ganz wunderbarer Vater und Mensch, nicht perfekt, aber ein wunderbarer Vater, mit dem ich es immer wieder geschätzt habe, einfach wirklich gute, tiefe Gespräche zu haben. Ein Mann, der wirklich viele Jahrzehnte lang gesegnet war, mit einem ganz scharfen Intellekt, ein richtig weltoffener Mensch, wirklich ganz große Freiheit im Herzen, in seinem Verstand, großartig. Der hat seit einem Jahr ganz starke Demenz und ist immer weiter fortgeschritten. Das heißt, ich kann nicht mehr solche Gespräche mit ihm führen. Er ist im Prinzip jetzt wie ein kleines Kind, das ganz große Hilfe braucht. Meine Mutter, großartig zu sehen, wie sie Jesus Christus verherrlicht, indem sie ihn ganz toll pflegt zu Hause. Aber das ist für uns so eine ganz konkrete Herausforderung, zu wissen und zu beten, zum einen, Jesus Christus, du bist jetzt hier voll mit dabei in dieser schwierigen Situation. Es ist nicht so, dass wir einfach das mit Jesus hier haben, Hauskreis und Gottesdienst und dann wieder drüben das mit dem Vater, sondern gerade in dieser Herausforderung, die Menschen, die wissen ja nicht mehr besser wird, sondern eher schlechter, zu sagen, Herr Jesus Christus, du bist auch jetzt hier mit dabei. Du wirst Weisheit geben, wie lange kann er noch zu Hause bleiben? Wann kommt der Punkt, und das ist etwas, wo ich mich frage, wir dürfen gerne auch für uns beten, zu wissen, wann muss ich als Sohn wirklich einfach so heftig einschreiten oder drängen und sagen, es geht nicht mehr, aber du räumst dich auf, du wirst völlig selber auf den Knochen daherkommen, es ist Zeit, dass du entweder in uns Wege heimnimmst oder was auch immer. Das ist ein Beispiel, ihr selber habt wahrscheinlich andere Beispiele. Aber das ist wichtig. Jesus Christus ist gekommen in Fleisch und Blut. Natürlich in dem Kreuz, in der Vergebung, aber auch ganz konkret im Hier und Jetzt, dass er dir in den Herausforderungen deines Lebens wirklich beistehen will. Du bist nicht allein gelassen. Und wir hatten vor zwei Wochen diesen schönen Vers aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16. Und den können wir sagen, den kannst du und ich sagen, wenn du an Jesus glaubst, eben weil Jesus Christus in Fleisch und Blut gekommen ist. Und da heißt es, wachet, steht im Glauben. Seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Dieses seid mutig und seid stark, das ist nicht nur irgendwie so ein, naja, wir raffen uns jetzt mal auf und haben hier positive Stimmung, denn die Optimist ist, sondern das ist möglich, weil Jesus Christus eben ganz konkret gekommen ist in deine und meine Herausforderungen. Deswegen in diesem Wissen, dass er in Fleisch und Blut gekommen ist, dass er auferstanden ist, dass er dein und mein Leben in seiner Hand hält. Deswegen können du und ich mutig und stark sein im Alltag. Und die Herausforderungen, da wäre es oft so, dass man versucht wäre, vielleicht niedergeschlagen zu sein oder deprimiert. Und im Gegenteil, nicht in der eigenen Stärke, aber im Blick auf Christus, auf seine Gnade, auf sein Dasein, wirklich zu wissen, seid mutig und seid stark, so kannst du und ich an die Herausforderungen rangehen. Und dann der zweite Punkt hier, das ist im Vers 14b, da heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Zunächst mal eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Jesus Christus. Je mehr du und ich Jesus Christus kennen, dann natürlich in seinem Wort, aber auch in der gelebten Beziehung mit ihm, umso mehr wirst du in Staunen geraten über die Herrlichkeit von Jesus Christus. Beispielsweise, wie sanftmütig er ist, aber auch wie klar er spricht in seinem Wort, aber auch wie er einen heiligen Zorn haben kann, dort wo es angebracht ist. Wie treu er ist. Und wenn du in der Gnade Gottes Jesus immer mehr erkennen darfst, wirst du staunen, welche Herrlichkeit und Schönheit Gott in sich selber hat. Wirklich grandios. Ich sage euch, es gibt nichts, was dich letztendlich mehr begeistern wird in dieser ganzen Welt, als wenn du etwas mehr und mehr erkennst von der Herrlichkeit und Schönheit. Nichts ist so erfüllend wie Gott selber. Ganz tief innen drin, in deiner Seele, in deinem Innersten. Die Schönheit Gottes. Charles Spurgeon war ein Pastor in London und der hat es mal so beschrieben. Der hat gesagt, es gab immer wieder Momente, wenn er auch in der Stille für sich Bibel gelesen hat, gebetet hat im Alltag, dass manchmal die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes, die Liebe Gottes so intensiv in sein Leben hineingekommen ist, dass es teilweise fast schon zu viel war, dass ich gesagt habe, Vater, stopp es, ich kann es fast nicht aushalten, weil es so eine Intensität hat. Aber es ist etwas, was grandios und schön ist. Und hier wird beschrieben, eine Herrlichkeit voller was? Gnade und Wahrheit. Das ist eine super Zusammenfassung von Jesus Christus, was er getan hat. Gnade und Wahrheit. Gnade. Wie dringend brauchen du und ich immer wieder diese Gnade? Ich höre das hier ständig in allen möglichen Gesprächen im Raum München, wo in diesem schönen München so vieles auch kaputt ist an Beziehungen. Und wo du und ich das brauchen, dass Herzen weich werden, dass wir gnädig miteinander werden, dass wir gnädig miteinander umgehen und nicht sturm und hartherzig. Und natürlich zuallererst brauchen du und ich es in der Beziehung zu Gott, um mit dem lebendigen Gott eine Beziehung haben zu können, wirklich diese Gnade zum allerersten Mal zu erleben, zu erfahren, was dich und mich letzten Endes dann auch wirklich zu gnädigen Menschen macht. Und da bin ich übrigens Gott auch sehr dankbar. Das ist ein Geschenk, das können auch Pastor Sam und ich und auch jetzt der Tim nicht einfach künstlich hervorbringen, sondern wir sind sehr dankbar. Das ist ein Geschenk Gottes, dass wir den Eindruck haben, nicht perfekt, aber dass wir doch immer wieder hier auch gesegnet sind als Gemeinde, dass wir auch gnädig miteinander umgehen. Und da möchte ich euch anspornen sagen, dass uns immer wieder erfüllt sein von dieser Gnadenbotschaft und miteinander gnädig umgehen. Das ist ein Ausdruck von seiner Liebe, aber Jesus Christus eben eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und was für ein Geschenk ist es, dass du und ich durch die Bibel spricht davon, dass es sein Wort ist, das Wort von Jesus Christus, dass wir wissen dürfen, zum einen, was die echte Realität ist und was gut ist für dein und mein Leben. Ich lese mal aus Johannes 17, da heißt es, Jesus betet zu Gott, dem Vater, für seine Nachfolger. Da heißt es, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Was für ein Geschenk es wirklich wissen zu dürfen. Menschen, die die Bibel nicht haben oder einfach nicht denken, dass sie relevant ist, die schwimmen auf den Wellen hin und her. Was für ein Geschenk, dieses feste Fundament haben zu dürfen. Und dann Johannes 8 sagt, heißt es, zu den Juden, die nun an ihn glauben, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, das in der Bibel, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist so ein Geschenk, wirklich diese Gnade Gottes zu haben, aber dann auch von dem gelebten Alltag zu wissen, was ist denn dran, was ist gut und weise und natürlich zu wissen, nicht in der eigenen Kraft, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Das führt uns zu dem dritten Hauptpunkt im Vers 15a, heißt es, auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Johannes der Täufer, auf ihn, auf Christus wies Johannes die Menschen hin mit seinem Leben. Jeder Mensch hat von Gott eine bestimmte Rolle, Aufgabe, Berufung, Beruf. Und viele denken, naja, wenn ich Arzt bin oder Hausmeister oder Tontechniker oder was auch immer, es geht nur um das Geldverdienen. Natürlich ist das Geldverdienen im Beruf wichtig, gar keine Frage. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wenn du von Gott auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen worden bist, dass du eben mit deiner Persönlichkeit, deinen Gaben, deiner Lebenserfahrung eben auch Gott zur Ehre dort dienen darfst und in deinem Umfeld, wo vielleicht es sonst niemand machen würde, dass du gerade auch dort auf Jesus Menschen hinweisen sollst und kannst. Als Chemiker mit deinen Kollegen in der Nachbarschaft, als Student, als Schülerin, zu wissen, das ist letzten Endes, wenn ich Ärztin bin, zu wissen, hey, natürlich soll ich einen Job machen als Ärztin, aber ich soll als Ärztin auch Menschen darauf hinweisen lassen, dass es diesen Jesus Christus gibt. Wir feiern jetzt nächsten Monat hier in Deutschland 500 Jahre Reformation. Da gibt es verschiedene ganz wichtige Prinzipien, die damals betont wurden von Luther und anderen, unter anderem eben, wie wichtig die Gnade Gottes ist, das Wort Gottes, diese Dinge. Es gibt auch ein ganz zentrales, also das dritte Prinzip der Reformation, von Luther aufgestellt, da heißt es, jeder Christ ein Priester. Oder ein bisschen geschwollen ausgedrückt, das Priestertum aller Gläubigen. Jeder Christ ein Priester. Und es gibt in der Bibel übrigens ganz viele Verse, die genau das sagen, dass wenn du ein Nachfolger von Christus bist, wenn du an den lebendigen Gott glaubst, dann bist du von Gott dazu berufen, ein Priester zu sein. Wir sehen es unter anderem im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das heißt, ihr seid eine königliche Priesterschaft und wir haben den Auftrag, seine Taten zu verkünden. Und ich musste eben oder durfte im August einen Vortrag halten in Wittenberg, da zu dem Thema jeder Christ ein Priester. Und da musste ich mich daran erinnern, als ich Anfang 30 war, wurde ich ordiniert eingesetzt als Pastor einer Gemeinde in den USA. Und was mir danach aufgefallen ist, sobald du mal offiziell Pastor bist, ist ganz lustig, im Alltag ständig, egal ob es um Geburtstag ist oder um Essen oder was auch immer, ständig fragen sie dich, was du betest. Und ich bete gerne, kein Thema, das toll zu beten, aber ich denke, was biblisch ist, ist zu wissen, es muss nicht immer der Pastor sein, der betet. Ein ganz normaler Christ, vielleicht eine Hausfrau, eine Mutter oder ein Manager oder was auch immer, der ist von Gott, von Jesus Christus genauso beauftragt und berufen dazu, im Glauben zu reifen und zu wachsen. Das ist wichtig zu verstehen mit der ganzen Spezialisierung von Berufen. Gott hat nicht gesagt, okay, das ist jetzt halt einfach Aufgabe der Pastoren, geistig reif und weise zu sein. Und die machen das schon, die lehren das Wort Gottes und die beten, sondern zu wissen, hey, in der Gnade Gottes hat Gott jeden Christen dazu berufen, in seiner Gnade zu reifen und zu wachsen. Und was für ein Geschenk das ist, wenn dann die Hausfrau oder der Ingenieur oder wer auch immer so ein Christuszeuge ist in seinem Umfeld. So begeistert ist von Jesus Christus, dass es ganz natürlich hineinfließt. Das muss jetzt nicht aufgesetzt sein, aber ganz normal beim Mittagessen, dass man spricht und sagt, grandios, was ich mit diesem Gott wieder erlebt habe. Oder es war toll, am Sonntag im Gottesdienst zu sein oder was es im Einzelnen sein mag. Und mein eigener Konfirmationsspruch ist aus Matthäus 10, Vers 32, der heißt, Jesus Christus spricht, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ist das nicht ein toller Vers? Wer mich bekennt vor den Menschen, und das gilt jetzt nicht nur für Gemeindegründer oder Pastoren oder Missionare, sondern an deinem Ort, an dem dich Gott gestellt hat, so wie der Johannes der Täufer, ein Licht zu sein, auf Jesus hinzuweisen. Und das muss nicht perfekt sein, wir stolpern manchmal, machen es nicht perfekt und so weiter, aber das Interessante ist, Gott benutzt dich und mich sogar in deiner und meinen Schwäche. Und das führt uns dann zum vierten Punkt hier in Vers 15b, da heißt es, Johannes sagt, er, Jesus ist es nicht. Er, von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Jesus Christus hat bestanden seit allen Zeiten, seit allen Ewigkeiten. Und ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, aber manchmal hatte ich Momente, wo ich gedacht habe, Mensch, eigentlich bist du doch ein toller Mann. Du bist gesund und stark und so weiter. Das war einfach so ein bisschen zu hoch von sich selber denkt, dass man stolz wird. Und ich kann mich noch erinnern, einmal eine ganz liebe Frau, das war, die hat mich so adoptiert im Prinzip wie ein Enkelkind, die Elsa. Die Elsa ist gestorben. Und die hatte mal eine Liste von mir zu unserer Verlobung so ein Geschenk gemacht, war unter anderem so ein Plastikschüssel. Und dann habe ich gedacht, die Plastikschüssel existiert noch, aber die Elsa ist tot. Und ich habe mir überlegt, in unserem eigenen Schrank gibt es einige Teller und Tassen, die werden viel länger bestehen, existieren als ich. So ein blöder Teller besteht länger als ich. Und das ist vielleicht lustig jetzt oder komisch, aber Gott hat es benutzt, diese Gedanken, um mich einfach ein bisschen war damals vielleicht, keine Ahnung, 25 oder so. Auf jeden Fall hat Gott es benutzt, um mich von da oben ein bisschen runterzuholen. Wenn du heute gesund und kräftig bist und schön bist und das Leben läuft, toll, schön, danke Gott und Ehre damit, aber Vorsicht. Wirklich zu wissen, Jesus Christus ist Gott Und so heißt es dann auch ganz toll eben im ersten Kapitel hier: Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, als diese ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Und dann Kapitel 3, er, das ist Jesus, muss immer größer werden und ich immer geringer. Oder manche Übersetzungen sagen, er, Jesus, muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Wirklich das zu verstehen und die Gnade Gottes zu leben, zu wissen, wie großartig Jesus Christus ist und zu wissen, meine Aufgabe ist nicht, Steffen Müller groß zu machen. Meine Aufgabe ist schlicht und einfach, Jesus Christus mit meinem Leben zu ehren und ihn groß zu machen. Und wenn du das tust in deinem Leben, du bist genauso dazu berufen, egal was deine Aufgabe oder dein Beruf ist, dann sei gespannt und genieße es zu erleben, was der lebendige Gott vorhat und durch dich tut. Und das führt uns zum fünften Punkt, aus der Fülle seines Reichtums. Da heißt es im Vers 16, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Aus der Fülle seines Reichtums. Überleg dir mal ganz ehrlich, wo findest du deine Identität? Das heißt, wo findest du deine Anerkennung, deinen Wert, deine Liebe und so weiter? Ich habe neulich von einer Person, einem Mann gehört, der ist sage und schreibe Milliardär. Also nicht Millionär, sondern Milliardär. Milliardär ist 1000 Millionen. Milliardär. Und er hat jetzt so in seinen 70ern beschlossen, dass er seine Ehefrau seit vielen Jahren einfach sitzen lässt. Und dass er zu seiner Jugendliebe hier nach Grünwald zurückkommt. Und wisst ihr, was ich immer wieder erlebe? Man muss ja nicht Milliardär sein, man kann auch diese wenige haben. Aber was ich immer wieder erlebe, ist, dass interessanterweise oft, und nicht immer, es gibt Ausnahmen, aber oft in diesen Kreisen, eigentlich müssen wir denken, die haben alles, die können sich alles kaufen. Was willst du noch? Also wenn du krank bist, dann bist du ein Arzt, ein OP und so weiter, alles super. Aber was ich bei den Kreisen oft erlebt habe, ist, da ist auch eine ganz große Tiefe und Leere, eine ganz große Armut da innen drin. Und die Bibel sagt, aus der Fülle seines Reichtums, Jesus Christus. Das Erstaunliche ist, in Jesus Christus findest du genau die Erfüllung deines Lebens, deiner Seele, die du sonst nirgends findest. Den größten Reichtum findest du wirklich bei Jesus Christus. Oft, und nicht immer, es gibt Ausnahmen, aber oft ist es in so Leben, auch in großen Palästen und Villen, oft ist es ganz schön einsam und kalt und bei Jesus Christus, was ich immer wieder gesehen und erlebt habe, ist seine Liebe, seine Herrlichkeit, aber auch eine ganz tiefe Freude. Im 1. Petrusbrief wird das toll ausgedrückt. Da heißt es, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. In Jesus Christus hast du wirklich den Reichtum der Seele. Und das lesen wir auch in Matthäus 6, Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ganz kurz noch den letzten sechsten Punkt. Jesus Christus selber ist Gott und er sitzt an der Seite des Vaters in Vers 18. Da heißt es hier, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist. Das ist übrigens eine Stelle, es gibt immer wieder welche, die behaupten, Sekten sollen sagen, Jesus ist doch gar nicht Gott. Das ist eine der Stellen, wo man sieht, er, der selbst Gott ist. Jesus ist nicht nur ein toller Lehrer, ein moralisches Vorbild, sondern er ist Gott. Und es muss dir und mir immer wieder bewusst sein, dass sich dein, mein Leben, aber auch das Leben der Menschen hier in der Umgebung daran entscheiden wird an Jesus Christus. Lässt du ihn, Jesus, den Herrn deines Lebens sein, oder bestehst du darauf, selbst die Kontrolle des Lebens zu behalten? Ich habe letzte Woche das Zitat gehört eines alten Mannes, der vor nicht langer Zeit, ich habe das Zitat gehört, der gesagt hat, wenn ich anderen vertrauen wollte, dann müsste ich selbst die Kontrolle aufgeben. Wenn ich anderen vertrauen wollte, dann müsste ich selbst die Kontrolle aufgeben. Das ist genau das mit Jesus Christus. Wenn du Jesus vertrauen willst, dann musst du ihn den Herrn deines Lebens sein lassen. Dann musst du letzten Endes die Kontrolle an ihn abgeben, aber du wirst etwas erleben, was so grandios und wunderbar ist, dass du wahnsinnig dankbar sein wirst, dass du das getan hast. Und dann zum Schluss noch, wir hatten das vor 2 Wochen schon, dieses, wo es heißt, Jesus, der Gott ist, er sitzt an der Seite des Vaters. Wörtlich heißt es hier, Jesus liegt an der Brust des Vaters, hier geistlich gemeint, symbolisch. Was ausgedrückt wird, ist, Jesus und Gott der Vater haben eine ganz, ganz intensive Liebesbeziehung. Und wir hatten vor 2 Wochen gesprochen, dass eben Gott ein kreativer Schöpfer ist, der Liebe und Freude wirklich multipliziert. Und deswegen genieße die Liebe Gottes. Genieße die Gnade Gottes und die Freude, die damit kommt. Sie wird dich verändern, sie wird dich zu einer Person Stück für Stück machen, in der Liebe und Gnade ganz natürlich ist, ganz organisch. Aber dann wichtig, lass diese Liebe und Gnade überfließen hinein in das Leben von anderen Menschen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du mit so einer grandiosen Liebe gekommen bist, dass du auferstanden bist. Aber danke auch, Herr Jesus Christus, dass deine Liebe sich auch darin ausdrückt, dass du in Herausforderungen im Alltag ganz konkret mit uns ist, dass wir nicht allein gelassen sind. Danke aber auch, dass wir in dir eine Fülle des Reichtums haben, Vater, die wir in all den anderen irdischen Dingen nicht finden. So möchte ich dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du uns immer mehr die Freiheit schenkst, die Freude, die Hingabe, so wie Johannes der Täufer, wirklich diese Liebe, diese Gnade, die du uns geschenkt hast, einfach fließen zu lassen und auf diesen großartigen Jesus Christus hinzuweisen. Vater, mit unserem Leben, mit unseren Taten, mit unseren Gebeten, mit unseren Gedanken, aber auch mit unseren Worten. Amen.